Anfängerpech. Habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Mein Vater hat einen Freund und dessen Sohn ist das passiert. Der hatte an dem Tag gerade seinen Führerschein gemacht und durfte nun das erste Mal mit ein paar Freunden zusammen das Auto seines Vaters benutzen. Schon nach den ersten paar Kilometern kommen sie in eine Verkehrskontrolle. War ja egal, er hatte sich ja vorschriftsmäßig verhalten und die zwei Korn, die er vorher getrunken hatte, konnte man ja nicht riechen. Der Polizist klopft also an die Scheibe und fragt nach den Papieren. Das war eine reine Routinekontrolle. Er gibt dem Polizisten also Kraftfahrzeug und Führerschein. Scheint auch alles in Ordnung zu sein. Auf einmal fällt dem Polizisten auf, dass der Führerschein überhaupt noch nicht unterschrieben ist. Also reicht er ihn wieder ins Auto und weil der Fahrer keinen Stift zu haben scheint, auch noch einen Kugelschreiber. Und der denkt, der Polizist hätte was gemerkt, nimmt den Kugelschreiber und versucht, da reinzublasen. Da war er den Führerschein nach nicht mal 10 Stunden schon wieder los. Wasserflecken an der Decke. Ein junger Mann bewohnt eine kleine Wohnung im Erdgeschoss eines Mietshauses in Göttingen. Eines Tages entdeckt er feuchte Stellen an der Decke seines Schlafzimmers. Entschlossen, diese Sache ohne viel Aufhebens zu regeln, geht er zum Mieter im ersten Stock, um die Ursache der Wasserflecken herauszubekommen. Dieser aber weist ihn schon an der Wohnungstür ab und erklärt ihm barsch, dass bei ihm alles in bester Ordnung sei. Der junge Mann ist zunächst unsicher, wie er sich weiter verhalten soll. Als aber in den nächsten Tagen die Wasserflecken größer werden, unterrichtet er den Besitzer des Hauses mit der Bitte, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Der Vermieter beschließt, eine Wohnungsbesichtigung durchzuführen. Auch er wird von dem Mieter unfreundlich behandelt, lässt sich aber nicht abweisen und betritt die Wohnung. Schon im Flur schlägt ihm ein strenger Geruch entgegen. Zielstrebig geht er auf die Schlafzimmertür zu, öffnet diese und traut seinen Augen kaum. Auf frisch eingesätem Rasen tummeln sich ein paar Hühner und scharren in der Erde, die hier statt des Teppichbodens zu finden ist. Die geteilte Suppe. Eine junge Frau, eine Studentin, geht zu Karstadt ins Restaurant und kauft sich eine Suppe und eine Cola. Sie trägt beides an einen Tisch und als sie dort angekommen ist, merkt sie, dass sie vergessen hat, einen Löffel mitzunehmen. Sie geht zurück und holt sich den Löffel. Als sie wiederkommt, sitzt an ihrem Tisch ein Schwarzer und löffelt in ihrer Suppe. Im ersten Moment regt sie sich innerlich auf, dann denkt sie, naja, besser mit Humor nehmen, der hat vielleicht Hunger und nicht so viel Geld. Setzt sich dazu, taucht ihren Löffel auch ein und unterhält sich mit ihm. Sie kommen ins Gespräch und teilen sich noch die Cola. Und das ist richtig nett. Zum Schluss sagt sie dann, sie müsse gehen. Als sie aufsteht, merkt sie, dass ihre Jacke nicht da über dem Stuhl hängt. Guckt sich um und sieht auf dem Nebentisch ihre unangetastete Suppe und ihre Jacke über der Stuhllehne. Der Goldfisch beim Tierarzt. Eine alleinstehende alte Frau hat einen Goldfisch im Glas und liebt ihn über alle Maßen. Täglich spricht sie mit ihm. Eines Tages erkrankt der Fisch. Die besorgte Frau bringt ihn zum Tierarzt nach Obernjeser. Der Arzt versteht nicht viel von Fischen, sieht aber auf den ersten Blick, dass dem Tier nicht mehr zu helfen ist. Er behält den Fisch in der Praxis und schickt die alte Frau weg. Dann wirft er den mittlerweile toten Fisch ins Klosett und kauft für 3 Mark in der Zoohandlung einen neuen. Als die Frau den Fisch abholt, ist sie überglücklich. Der Arzt berechnet für seine Bemühungen lediglich die Kosten von 3 Mark. Ein exklusives Abendkleid. Eine Bekannte meiner Arbeitskollegin wollte sich endlich einmal wieder ein schönes Abendkleid leisten. Nach langem Suchen fand sie in einer exklusiven Boutique das passende Kleid und entschloss sich, es zu kaufen, obwohl es ihr eigentlich viel zu teuer war. Es musste allerdings zuerst noch gekürzt werden und wurde deshalb direkt zur Änderungsschneiderei gegeben. Als die Kundin wenige Tage darauf früher als erwartet in die Boutique kam, um das Kleid abzuholen, bekam sie es noch in der Verpackung von der Änderungsschneiderei übergeben, da niemand im Geschäft sich die Mühe gemacht hatte, den Karton vorher zu öffnen. Um das Kleid ihrem Mann am Abend vorführen zu können, nahm sie es zu Hause heraus und entdeckte folgende Notiz des Schneiders an den Inhaber der Boutique: Aus China importierte Billigware ändern wir eigentlich nicht. Fahrendes Skelett. In einem Dorf in der Nähe von Celle hat einmal jemand einen schlimmen Unfall gebaut, weil er durch einen entgegenkommenden Wagen schwer irritiert wurde. Der Fahrer des Wagens, ein Engländer, hatte nämlich ein Skelett auf seinem Beifahrersitz angeschnallt und so dachte der Verunglückte, dass das Skelett am Steuer sei, weil es auf der linken Seite saß. Erzählt wurde diese moderne Sage von einer Studentin im November 1988 in Göttingen beim Abendbrot in der Küche eines Studentenwohnheims. Angeregt dazu wurde sie durch andere Schilderungen von Unfallerlebnissen. Da Celle englische Garnisonsstadt ist, sieht man dort tatsächlich sehr häufig rechtsgesteuerte britische Wagen. Nachbars Kaninchen. 2 junge Leute aus Ehlen bei Kassel bekommen im Winter 1988 Besuch von einem befreundeten Paar. Die Gäste bringen einen großen, netten Hund mit. Im Lauf des Abends steigt die Stimmung. Die 4 spielen Karten und trinken einige Gläser Wein. Den Hund haben sie nach draußen geschickt. Nach einigen Stunden taucht der 4-Beiner völlig verdreckt wieder auf. In der Schnauze hat er ein totes Kaninchen. Das Paar aus Ehlen erkennt sofort, dass es sich um ein Kaninchen ihres Nachbarn handelt. Nach dem ersten Schreck beschließen die 4, die schon recht angeheitert sind, den Hund und das Kaninchen erst einmal gründlich zu waschen. Das Kaninchen wird sogar noch trocken geföhnt. Dann schleichen die jungen Leute mit dem toten Kaninchen auf das Grundstück des Nachbarn und legen das Tier in den Stall zurück. Am nächsten Tag trifft das elende Paar auch gleich den Nachbarn, der den beiden aufgeregt berichtet, bei ihm habe sich etwas Seltsames zugetragen. Vor 3 Tagen habe er ein Kaninchen, das ihm eingegangen sei, auf seinem Grundstück vergraben und heute Morgen habe das Tier doch völlig sauber, aber tot wieder in seinem Stall gelegen. Das Hutschenreuther Kaffeeservice. Der Sohn der Erzählerin wollte sich als Student ein Taschengeld verdienen und beim Flohmarkt in Mainz für 1 Mark einen Stand mieten. Er fragte seine Großmutter, ob sie ihm einige Antiquitäten für seinen Stand geben könne. Sie gab ihm ein nicht mehr ganz vollständiges historisches Kaffeeservice von Hutschenreuther, das er für teures Geld auf dem Flohmarkt verkaufte. 1 Woche später ging die Erzählerin, die Mutter des Studenten, die nichts von der Sache ahnte, ebenfalls auf den Flohmarkt und sah genau die Tasse samt Untertasse von Hutschenreuther, die ihrer Mutter zur Vervollständigung des Services fehlte. Sie zahlte 28 Mark dafür und fuhr freudestrahlend zu ihrer Mutter nach Hause, nur um zu erfahren, dass das Service 1 Woche zuvor bereits den Weg zum Flohmarkt gefunden hatte. Die würgende Dogge. Dem Afghanen einer meiner Mitarbeiterinnen war ein Hühnerknochen im Hals stecken geblieben. Der Hund würgte fürchterlich. Wir riefen den Tierarzt. Nach gelungener Operation, mit 1 Griff war der Knochen entfernt, erzählte uns der Tierarzt, dass ein Kollege auch einmal gerufen wurde, als eine würgende Dogge zu ersticken drohte. Der Arzt habe in die Kehle gegriffen und einen menschlichen Finger in der Hand gehalten. Die Besitzerin der Dogge war schockiert. Sie sei, erzählte sie, gerade vom Büro nach Hause gekommen, als sie ihren Hund in eben diesem Zustand vorgefunden hätte. Bei genauerem Hinsehen bemerkten Tierarzt und Hundebesitzerin noch Blutspuren auf dem Teppichboden. Der Tierarzt rief seinen Kollegen an, den Arzt des Dorfes, der bestätigte, er habe gerade einen Patienten gehabt, dem ein Hund angeblich auf der Straße den Finger abgebissen hätte. Später gestand dieser Mann, dass er in das Haus der Hundebesitzerin eingebrochen sei und dort von ihrem Hund in flagranti erwischt wurde. Die vergessene Ehefrau. Auf einem Campingplatz am Neusiedler See in Österreich erzählte im September 1988 ein Ehepaar folgende Geschichte. Ein ihnen befreundetes Ehepaar fuhr vor einigen Jahren mit dem Wohnwagen nach Spanien. Während der Fahrt wurde die Ehefrau sehr müde und beschloss, einige Stunden im Anhänger zu schlafen. Während einer kurzen Rast ihres Mannes stieg auch die Ehefrau aus, um sich etwas zu bewegen. Als der Mann wieder losfuhr, bemerkte er nicht, dass seine Frau nicht mehr im Anhänger schlief. So fuhr er alleine weiter in Richtung Süden. Nur mit einem Nachthemd bekleidet, stellte sich seine Frau an die Autobahn und wurde wenig später von einem Polizeiauto mitgenommen. Während sie dem Polizisten ihre Geschichte erzählte, nahmen diese die Verfolgung auf. Die Ehefrau wurde gebeten, sich zu verstecken. Als sie auf den Wagen mit dem Anhänger trafen, hielten die Polizisten das Auto mit Hilfe der Kelle an. Auf ihr Verlangen, den Campingwagen untersuchen zu dürfen, reagierte der Fahrer erst etwas mürrisch, war dann aber sehr erschrocken, als die Polizisten wieder herauskamen und ihm mitteilten, dass alles in Ordnung sei und er in Ruhe weiterfahren könne. Vollkommen überrascht erzählte er dann, dass eigentlich seine Frau im Anhänger sein müsste. Die Polizisten lächelten und deuteten auf ihren Streifenwagen, in dem die Frau saß. Erleichtert atmete der Ehemann auf, vor allem als er erfuhr, dass die Polizisten nach diesem Denkzettel von einer Anzeige absehen wollten. Die gestohlene Armbanduhr. Ein Freund erzählte mir von seiner ersten Reise nach New York und seinen dort gemachten Erfahrungen. Er kam in seinem Hotel am Broadway an und entschloss sich, nachdem er geduscht und zu Abend gegessen hatte, noch zu einem kleinen Spaziergang durch die nächtlichen Straßen. Es waren noch viele Leute unterwegs. Plötzlich fühlte er sich von hinten von einem Fremden am Handgelenk berührt. Er drehte sich um und sah einen Schwarzen hinter sich. Im gleichen Augenblick entdeckte er, dass seine Armbanduhr fehlte. Er hielt den Schwarzen mit beiden Armen fest und herrschte ihn an: »Give me that watch!« Der Schwarze war vollkommen überrascht und gab bereitwillig die Uhr heraus. Als mein Freund in sein Hotelzimmer zurückkam, lag seine eigene Armbanduhr im Bad auf der Spiegelablage. Zweierlei Passat. Ein Kegelbruder aus Ellihausen bei Göttingen fährt jeden Freitag nach Wehende, um mit seinen Freunden eine flotte Kugel zu schieben. Der Wirt pflegt am Ende der feuchtfröhlichen Runde die Autoschlüssel einzukassieren und seine Gäste mit dem Taxi nach Hause zu schicken. Der Mann aus Ellihausen hat an jenem Freitag vorgesorgt und einen Ersatzschlüssel mitgenommen. So kann er sich zu später Stunde und mit einigen Promille zu viel ans Steuer seines Passats setzen, um nach Hause zu fahren. Auf dem Autobahnzubringer sieht er schon von Ferne Blaulicht und kommt an eine Unfallstelle. Trotz seines Rausches steigt er aus und fragt die Polizisten, ob er helfen könne. Nein, war ihre Antwort, sie hätten bereits alles unter Kontrolle, er könne beruhigt nach Hause fahren. Also setzt er sich wieder in den Passat, ist froh, dass alles nochmal gut gegangen ist, fährt nach Hause. Dort genehmigt er sich auf den Schreck noch einen doppelten Cognac und legt sich ins Bett. Kaum ist er eingeschlafen, klingelt jemand an seiner Haustüre Sturm. Zwei Polizisten stehen davor und fragen höflich, ob sie einmal in seine Garage hineinschauen dürften. Natürlich hat der Gefragte nichts dagegen. Und was steht in der Garage? Ein grün-weißer Passat mit Blaulicht. Der spottbillige Wagen. Ein Mann in New York hat im letzten Jahr nach einem Gebrauchtwagen gesucht. Eines Tages liest er in der Zeitung eine Annonce. $5 für einen Chevrolet. Er kann's nicht glauben. Trotzdem ruft er die Nummer an. Eine Frau am anderen Ende sagt ihm, ja, das Auto ist noch zu verkaufen. $5 stimmt. Er solle nur vorbeikommen. Als er dort ankommt, handelt es sich tatsächlich um einen tadellosen Wagen. Die Versicherung ist für ein Jahr im Voraus bezahlt. Alles ist in Ordnung. Er kann das kaum glauben und zahlt der Frau schnell die $5. Sie gibt ihm die Papiere und endlich fragt er sie, warum kostet der Wagen nur $5? Die Frau antwortet, das ist das Auto meines verstorbenen Mannes und in seinem Testament steht, dass dieses Auto verkauft werden und der erzielte Gewinn an seine ehemalige Sekretärin gegeben werden soll. Aber ich habe noch Briefe bei seinen Unterlagen gefunden, aus denen ich erfahren habe, dass sie seine Geliebte war. Gleiche Wellenlänge. Ein Mann kommt in die psychiatrische Klinik und behauptet, er höre seit längerer Zeit Stimmen, Musik und alle möglichen Geräusche. Eine intensive Untersuchung zeigt keinerlei krankhaften Befund. Der Mann scheint völlig normal zu sein. Er zeigt auch keine geistigen Ausfälle. Trotz allem scheint das Phänomen, dass er Stimmen und Geräusche hört, vorhanden zu sein. Dennoch wird er nach kurzer Beobachtung nach Hause geschickt. Nach einer Woche meldet er sich wieder in der Klinik. Er sagt, das Leben sei fürchterlich für ihn. Er könne weder arbeiten noch schlafen. Er höre ununterbrochen Stimmen und Musik. Das sei für ihn eine solche Belastung, dass er so nicht mehr leben wolle. Da wird er stationär aufgenommen und wieder untersucht. Auch diesmal ohne Befund. Zuletzt fragt ihn der Arzt, was er denn zur Zeit höre. Der Patient beschreibt es genau. Nun stellt der Arzt verblüfft fest, dass es das Gleiche ist, was gerade im Hintergrund im Radio läuft. Der Sache wird nachgegangen und als Ursache festgestellt, dass eine Plombe im Zahn des Patienten einen Gleichrichtungseffekt hervorgerufen hat, der den Mann in die Lage versetzt, Rundfunkwellen direkt über den Zahnnerv zu empfangen. Alkoholtest. Eine junge Frau war mit ihrer kleinen Tochter bei einer Freundin im Landkreis Kassel zum Geburtstagscafé eingeladen. Es gab auch Bowle. Die Erwachsenen saßen zusammen, unterhielten sich und tranken Bowle und Likör. Die Kinder spielten etwas abseits allein. Auf einmal fing die Tochter der jungen Frau schrecklich an zu schreien und kriegte sich gar nicht mehr ein. Jetzt hatte aber die Mutter schon ein Glas Likör und zwei Gläser Bowle getrunken, aber kein gutes Zureden und nichts half, sie musste mit der Kleinen nach Hause fahren. Unterwegs wurde sie prompt von einem Polizisten angehalten, der auch gleich den Alkohol roch. Sie erzählte ihm, was sie getrunken hatte. »Naja«, sagte er, »das tut mir ja schrecklich leid, aber da müssen Sie pusten.« Das Röhrchen verfärbte sich natürlich, und als der Polizist ihr gerade erklärte, dass er da gar nichts machen könne und ihr erst einmal den Führerschein abnehmen müsse, fing die Kleine hinten im Auto auf einmal laut an zu schreien, sie wolle auch mal pusten. Der Polizist gab ihr also ein Röhrchen. Bei ihr verfärbte es sich aber auch. Da meinte er, dass dann wohl damit etwas nicht stimmen könne. Er ließ der Frau ihren Führerschein und riet noch, sie solle aber trotzdem sehr vorsichtig weiterfahren. Naja, Und als sie zu Hause angekommen war, rief kurze Zeit später die Freundin an und erzählte ihr ganz aufgeregt, die Kinder hätten die ganzen Früchte aus der Bohle gefischt und aufgegessen. Kurioser Versicherungsfall. Der Dachdecker M. hatte den Auftrag von seinem Meister bekommen, einige defekte Dachpfannen an einem zweistöckigen Gebäude auszuwechseln. Er nahm einige Pfannen heraus und brachte einen Montagebalken an, an dessen Spitze sich eine Rolle befand. Diese Rolle nahm ein Seil auf. Das eine Ende des Seils war mit einer Transportkiste verbunden, das andere hatte M. an der Anhängerkupplung seines VW-Busses befestigt. Bevor M. nun die neuen Pfannen hochhiefte, füllte er die Kiste, die sich jetzt natürlich oben befand, mit den alten, defekten Pfannen. M. ging hinunter und löste das Seil, um die Kiste herunterzulassen. Er hatte dabei das Gewicht der Kiste unterschätzt und wurde augenblicklich in die Höhe gezogen. Auf halbem Wege traf er mit der Kiste zusammen und verletzte sich die Schulter, hielt sich aber dennoch krampfhaft fest und quetschte sich, oben angekommen, die Finger in der Rolle. Durch den unsanften Aufprall der Kiste löste sich der Boden, der Inhalt fiel auf den Fußweg. Die nun erleichterte Kiste wurde vom Gewicht des Herrn M. nach oben gezogen. Beim Zusammenprall auf halbem Wege zog sich M. eine Fraktur des Wadenbeines zu. Beim Aufprall auf den Gehwegplatten brach M. sich das Steißbein und ließ vor Schmerz und Schreck das Seil los. Die herunterkommende Kiste traf M. am Kopf. Und da muss ich die Besinnung verloren haben, schloss M. seinen Bericht. Die Mutprobe. Zu einer Stammtischrunde im Gasthaus zur Scherer in Northeim gehörten auch zwei, die sich nicht gut leiden konnten. Etwa 1977 ist der eine der beiden gestorben. Ein paar Monate später kam in der Runde das Gespräch auf den Verstorbenen. Die Männer hatten alle schon ziemlich viel getrunken und zwangen den Feind des Verstorbenen, eine Wette mit ihnen abzuschließen. Es ging darum, dass er von 23:45 bis kurz nach Mitternacht am Grab des Betreffenden bleiben sollte. Er willigte ein, sie gingen alle zum Friedhof, brachten ihn zu dem Grab und ließen ihn da allein. Da er nach Ablauf der Zeit aber nicht zurückkam, gingen sie wieder zu dem Grab hin und fanden ihn tot da liegen. Er hatte sich während des Wartens auf die Grabumrandung gesetzt und als die Uhr 12 schlug, wollte er wieder aufstehen. Da hatte sich sein Mantel an einer schmiedeeisernen Zacke verfangen. Er dachte, der Tote hält ihn fest und ist vor Schreck an einem Herzschlag gestorben.